dergleichen Freudenlieder, dergleichen Freudenlieder und singen dergleichen Freudenlieder, dergleichen Freudenlieder, die will unser Gott gewähren. Gefällig sein. Und ihr andachtsvollen Saiten, ihr andachtsvollen Saiten, sollt ihm ein solches Lob bereiten. Ihr andachtsvollen Seiten, ihr Ohr.